Jag in die Stadt, ne bleib weg von mir. Ein neuer Song aus Gruffers Rap-Revier. Gruffer Tunnel ist mein Projekt. Ihr seid aus der Musik geboren und ich hab euch tot gerappt. Ja, so ein Style hätten auch die anderen gern, aber sie sind längst nicht da, wo sie lieber wären. Wieder mal der, der die Massen aufmischt, kommt zu fassen, dass es mit dir aus ist. Aber glaub mir jetzt, es ist so. Wär sie nicht mehr fett, wär sie froh. Ab dann wär sie magersüchtig, nein, er war ja tüchtig, bis die Drogen ihn veränderten. Ich will das nicht mehr hören, weil es sich nie mehr ändert, denn ich will nur noch sagen, wer der Beste ist. Und du willst aufmucken, weil du nicht auf meiner Gästeliste bist. Wenn die Obermackerin Feste berührst, bekommst du in die Fresse dafür. Ich sag nochmal, weg vom Set, dein Kopf hat ein Leck. Hier ist dein Ende und mein Anfang. Du bekommst Dorngrenze, hier im Anhang. Hier im Anhang. Die Inspiration der Parkaufseherin. Oh ja. Ich hab einen Bruder gechillt. Paar Rapper haben aufgemuckt, ich hab sie gegrillt. Denn es gibt wirklich keine Konkurrenz für mich, ja. Das sind alles nur von außen bestimmte Wichser. Die Manager regeln alles für die. Ich spür nie eure Kreativität. Aber ich bin ein großer Künstler, wie ihr seht. Ja. Ja. Ja. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Oh. Die Inspiration der Parkaufseherin. Die Inspiration der Parkaufseherin.